An einem Tag im Juli 2010 landet ein Passagierflugzeug der amerikanischen Airline Vision am Flughafen in Wien. Wer sich darin befindet, das weiß kaum jemand. Der weiß-orangene Airbus rollt über die Landebahn und kommt vor einem Hangar zum Stehen. Direkt daneben ein Flugzeug einer russischen Fluggesellschaft, blau-weiß-rot lackiert. Heute Mittag in Wien. Eine Szene wie bei James Bond. Zwei Flugzeuge stehen auf dem Rollfeld, eine amerikanische und eine russische Maschine. Auf den verpixelten Videos der Nachrichtenagentur AP öffnen sich die Türen der beiden Flugzeuge. Dann laufen über die Passagiertreppen Personen hinunter, steigen in Busse, fahren zu den anderen Maschinen und steigen in das jeweils andere Flugzeug. Niemand betritt österreichischen Boden. Aus der russischen Maschine steigen hier wahrscheinlich vier Westspione aus, die über England nach Amerika fliegen sollen. Aus der anderen Maschine steigen 10 russische Agenten. Und dann heben die Maschinen wieder ab. Eine nach Westen, die andere nach Osten. Szenen wie aus dem Kalten Krieg. Heute fand zwischen Moskau und Washington der Austausch von Agenten statt. The biggest spy swap since the end of the Cold War appears to have taken place in Vienna. In Wien scheint der größte Spionageaustausch seit dem Ende des Kalten Krieges stattgefunden zu haben. It's been a quarter of a century since the world has seen a spy swap like this. Es ist ein Vierteljahrhundert her, dass die Welt seit dem Kalten Krieg einen solchen Spionageaustausch erlebt hat. Die 10 russischen Spione sind die Illegalen aus den USA. Also die Spione, die nach dem Hinweis des Doppelagenten Alexander Potejew gefasst wurden. Inklusive Agentin 006, also Anna Chapman. Diese Illegalen tauschen die Amerikaner gegen 4 Männer aus, die in Russland im Gefängnis sitzen, wegen Spionage für die USA und Großbritannien. Während die Bilder des Agentenaustauschs weltweit über die TV-Bildschirme flimmern, leben die Anschlags immer noch unentdeckt in Deutschland. Was werden Sie sich denken, wenn Sie diese Fernsehbilder sehen? Vielleicht könnte der russische Überläufer Alexander Potejew auch für uns zur Gefahr werden? Kennt er unsere Identitäten? Sind bald auch wir dran? Das ist Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Ein Podcast von Manuel Bevada, Palina Milling und mir, Florian Flade. Folge 5. Jagdsaison. Potejew, das wissen wir bereits, der versucht nach seiner Flucht aus Russland ein neues Leben in Amerika anzufangen. Potejew wird in Moskau in Abwesenheit zu 25 Jahren Haft verurteilt. Und über russische Medien lässt der Machtapparat vermelden, man wisse, wo Potejew ist. Und man werde ihn kriegen. Tatsächlich schlägt Potejew das Angebot der USA aus, seinen Namen zu wechseln. Er zieht nach Florida, geht gern fischen und genießt offenbar das Leben. Er beantragt unter seinem echten Namen eine Angellizenz. Er registriert sich auch im Wählerverzeichnis als Republikaner. Auf amerikanischem Boden fühlt er sich sicher. Doch im Jahr 2020 taucht ein verdächtiger Wagen vor seinem Haus auf. Der Sicherheitsdienst stoppt das Fahrzeug. Es sind ein Mann und eine Frau. Im Auftrag Moskaus spionieren sie Potejew hinterher. Zu einem Attentat aber kommt es nicht mehr. Er hat also noch mal Glück gehabt. Erst jetzt taucht Potejew wirklich unter und ist seitdem verschwunden. Für uns ist eine wichtige Frage aber noch offen. Sind nicht nur die US-Illegalen, sondern auch die Anschlags durch Potejew 2011 aufgeflogen? Um vielleicht eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, müssen wir wieder mal nach Wien. Ja, genau, Österreich, wo die Behörden so locker mit Spionen umgehen. Man könnte auch sagen, Sissi, Strudel und Spione. Die Jagd der Ermittler auf die Anschlags, sie beginnt nämlich im Grunde hier. Dort, wo viele Jahre zuvor die Legenden der Anschlags überhaupt erst entstehen. Deshalb sind wir hier. Katja und Manuel laufen in einem typischen Wiener Jahrhundertwendehaus die knarzige Holztreppe nach oben. Hier oben sitzt der Verlag, bei dem der langjährige Chef des österreichischen Verfassungsschutzes ein Buch über seine Zeit im Nachrichtendienst veröffentlicht hat. Die Mitarbeiterinnen erwarten uns schon. Hallo. Guten Tag. Alles, alles gut. Guten Tag. Hallo. Moin. Katja Riedel. Grüß Gott. Hallo. Bitte setzen Sie sich. Einen Raum weiter, wartet bereits der ehemalige Verfassungsschutzchef. Mein Name ist Peter Kredling. Ich war von 2008 bis 2020 Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und sozusagen für den Staatsschutz in Österreich zuständig. Genau in dieser Zeit, im Jahr 2011, soll Österreich einen Hinweis auf die Anschlags bekommen. Und deswegen sitzen wir hier. Woher kommt der Hinweis? Und was machen die Österreicher damit? Katja und Manuel sitzen Gritling gegenüber. Ein gemütlicher Mann, mittlerweile Pensionär, mit weiß leuchtendem Bart. Auch wenn er ein ganzes Buch über den Dienst geschrieben hat. Beim Fall Anschlag, da drosselt er die Erwartungen. Ich kann mit Ihnen auch nur sehr, sehr eingeschränkt über den Fall Anschlag reden, weil natürlich viele Aspekte dieses Falles der Amtsverschwiegenheit unterliegen. Amtsverschwiegenheit, das bedeutet Geheimhaltungspflicht. Wie so oft, wenn es um Spionage geht. Und das bleibt auch so, obwohl Gritling inzwischen im Ruhestand ist. Deswegen muss er sehr vorsichtig sein in seinen Antworten und erzählt wenig einfach so von sich aus. Das Gespräch wird also ein Abtasten. Wofür haben wir bereits eine Quelle? Was sagen wir ihm? Und was ist Gritling dann bereit, tatsächlich uns zu bestätigen? Direkt ins Mikrofon. Fangen wir mal beim Allgemeinen an. Es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass Russland in Europa sehr aktiv ist, immer war, und dass Russland auch sich sogenannter Illegaler bedient hat, also Personen, die unter einer anderen Identität außerhalb Russlands leben und für Russland tätig werden. Dass man dann tatsächlich auch mal auf solch eine Tarnidentität stößt, das passiert offenbar nicht oft. Aber wenn es dann wieder mal irgendwo einen Fall gibt, dann tauscht man sich natürlich aus, schaut sich Profil an und überprüft dann, ob es solche Verdachtsfälle auch bei uns geben würde. Und bei einer solcher Überprüfungen ist man auf Unregelmäßigkeiten gestoßen. Das klingt jetzt recht allgemein. Er bezieht sich aber konkret auf den Fall Anschlag. Die Behörden in Österreich haben ja, wie gesagt, einen Hinweis auf die Anschlags bekommen. Und als sie dem dann nachgehen, stoßen sie auf die Tarnidentität von Andreas Anschlag, die er ja in dem kleinen Ort in der Steiermark bekommen hat. Und bei genauer Nachfrage hat sich das dann schon sehr komisch angesehen und es hat sich herausgestellt, dass hier ein Gemeindeamtsleiter Amtsmissbrauch eigentlich begonnen hat und hier eine Identität kreiert hat für Andreas Anschlag. Wie sie aber ganz genau darauf kamen, das will er nicht verraten. Nichts dazu, ob der Tipp aus den USA kam, ob das irgendwas mit dem Doppelagenten Potejew zu tun hat. Hier ins Detail zu gehen, ist mir nicht möglich. Worüber er spricht? Die Österreicher haben diesen Namen, Andreas Anschlag. Aber der lebt nicht in Österreich. Es gab keinen Andreas Anschlag in Österreich, nach unseren Ermittlungen. Und daher war das für uns schon etwas, wo man gesagt hat, das sollte man eigentlich international abklären. Vielleicht lebt er irgendwo im Ausland. Sie teilen ihre Informationen deshalb mit anderen westlichen Nachrichtendiensten. Und aus Deutschland bekommen sie dann tatsächlich eine positive Rückmeldung. Ein Mann mit diesem Namen ist bei uns gemeldet. Für Österreich ist der Fall Anschlag von da an im Grunde auch schon wieder abgeschlossen. Jetzt liegt der Fall vor allem in Deutschland. Gritling und seine Leute haben ihre Aufgaben erledigt. Woher der ursprüngliche Hinweis kam, das findet Gritling im Grunde gar nicht so wichtig. Er wisse es. Aber vielleicht kennt nicht einmal er die genauen Hintergründe. Vielleicht hat man ihm auch nur erzählt, so und so ist man auf die Anschlags gekommen. Vielleicht um die tatsächlichen Hintergründe zu verschleiern? Diese Spionagefälle sind immer rätselhaft. Und Spionagefälle sind nie irgendwas Nationales. Es geht immer weit darüber hinaus. Und viele Aspekte dieser Fälle werden sie nicht in der Lage sein, aufzuklären. Und das ist eben gerade bei den Spionagefällen etwas, was unbefriedigend ist, aber was sie auch so interessant macht. Gritling ist zufrieden, wie der Fall für Österreich ausging. Klar, dass die Spione ihre Fake-Identitäten aus Österreich haben, das ist schon ein bisschen peinlich. Aber dafür hat man am Ende einen Illegalen identifiziert. Seine Bilanz lautet deshalb: Ja, das ist dann durchaus eine erfolgreiche Operation. Ein bisschen enttäuscht sind wir nach dem Gespräch. Klar, er darf nicht über Geheimnisse sprechen. Aber wir hätten uns schon etwas mehr erhofft. Immerhin liegt der Fall ja schon länger zurück. Und irgendwie war es ja auch ein Erfolg für die österreichische Spionageabwehr. die ja immer so ein bisschen belächelt wird. Wie aber war das denn nun, dieser allererste Hinweis auf die Anschlags? Woher kam der? Und von wem? Wir unternehmen noch einen letzten Versuch, um das hier in Österreich rauszubekommen. Es gibt da eine Person, die soll darüber einiges wissen. Wir können hier nicht mehr über sie sagen. Wir rufen diesen Mann an. Und er willigt tatsächlich ein, uns zu treffen. In Wien. Aber kein Mikrofon, kein Name. Wir wollen dieses Treffen, also gehen wir auf diese Bedingungen ein und sichern Vertraulichkeit zu. Es wird ein nun ja ziemlich kurioses Treffen. Eines, das man wohl nicht so schnell vergisst. Es ist Winter, aber doch recht warm. Manuel und die Quelle steigen in ein Auto, verlassen das trubelige Wiener Stadtzentrum. Wir sind ein bisschen herumgefahren und es wirkt irgendwie schon so, als wolle er sicher gehen, dass uns da niemand folgt. Dann sind wir irgendwann ausgestiegen und haben uns so ganz angenehm unterhalten. Sie halten an einem der vielen Plätze der Stadt und holen sich ein Getränk. Zuerst klopft uns die Quelle ein bisschen ab. Wie tief stecken wir eigentlich in diesem Thema? Kann man uns überhaupt ernst nehmen? Offenbar bestehen wir den Test. Schnell wird es ein ganz guter Austausch. Manuel erzählt von dem Podcast-Projekt und dass eine Sache einfach nicht richtig klar wird. Wie sind die Anschlags genau aufgeflogen? Die Gegend hier ist um diese Uhrzeit zu dieser Jahreszeit eigentlich ziemlich verlassen. Eigentlich. Ein bisschen absurd war das schon, weil zum Beispiel ein Mann, der vorbeikam, ein Foto von dem Auto machte. Dann kam irgendwie auch noch andere komische Personen vorbei. Vielleicht täuscht der Eindruck und das ist alles nur Einbildung. Aber es scheint in dem Moment, als ob jemand ganz konkret will, dass wir mitkriegen, dass da jemand ein Auge auf uns wirft. Wer kann das sein? Keine Ahnung. Manuel spricht den Mann auch nicht an. Wer weiß. Über eine Stunde redet Manuel mit dem Kontakt in Wien. Eines ist klar. Dieser Mensch weiß sehr viel über die Anschlags. Und wohl auch darüber, wie man sie gefunden hat. Manuel trifft danach noch einen Freund und nimmt eine Sprachnachricht auf. Was ich erfahren habe, das kann ich jetzt nicht wirklich sagen. So war halt die Absprache. Wir können jetzt aber wohl sicherer sagen, dass das Auffliegen der Anschlags etwas mit den Illegalen in Amerika zu tun hatte. Also kein Hokuspokus. Keine Ahnung, warum sich irgendjemand offenbar für unsere Recherche hier interessiert. Lasst uns einfach weiter die Fragen stellen. Ich gehe mal schlafen. Gute Nacht. Was wir sagen können, dieser Mensch, den wir in Wien getroffen haben, manchmal spricht er etwas verklausuliert, ist vorsichtig, was und wie er etwas sagt. Der Mann weiß einiges über die Anschlags. Wenn wir das, was wir hier erfahren, mal mit unseren vorherigen Recherchen zusammenlegen, dann sind wir uns sicher. Alexander Potejew, der CIA-Maulwurf in Russland, dieser Überläufer, der beim illegalen Programm in leitender Position war, der hat wohl ziemlich klar etwas mit dem Auffliegen der Anschlags zu tun. Potejew war für die Illegalen in Nordamerika zuständig. Für die Anschlags eigentlich nicht. Es ist unklar, ob er sie kannte. Aber er lieferte den Amerikanern wohl eine Menge Informationen dazu, wie das so läuft mit der Legendierung. Welche Länder gerne genutzt werden. Wie die falschen Biografien gebaut werden. Und so kommen die Ermittler damals auf den ehemaligen Agenten Slavik. Dieser Typ, der in den 1980er Jahren in der Steiermark beim Amt vorstellig wird und den Pass für Andreas Anschlag beschafft. Er ist schon lange verstorben, bevor die Anschlags auffliegen. Ich habe in den vergangenen Jahren ziemlich viel zu Österreich und russischer Spionage recherchiert. Im Zentrum steht dabei immer wieder der Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marschalek. Vor fast 2 Jahren brach der deutsche DAX-Konzern Wirecard zusammen. 1,9 Milliarden Euro waren einfach nicht auffindbar. Er ist kurz danach untergetaucht. Jan Marschalek mit Fahndungsfotos gesucht. Die meisten Indizien deuten darauf hin, dass Jan Marschalek in Russland sein könnte. Seit Jahren hat er gute Kontakte zu den Geheimdiensten hier. Die deutschen Behörden gehen davon aus, dass er sich in Russland befindet und haben seine Auslieferung beantragt. Bislang erfolglos. Ein ehemaliger Geheimdienstmann aus Österreich hielt noch lange Kontakt zu Marschalek. Ein ehemals hochrangiger Mitarbeiter des österreichischen Verfassungsschutzes und enger Vertrauter von Jan Marschalek. Der Ex-Vorstand des Skandalkonzerns Wirecard wird seit fast 2 Jahren weltweit steckbrieflich gesucht. Sein Fall ist in diesem Frühjahr nochmal größer geworden. Er war offenbar seit Jahren für russische Dienste aktiv, hat über eine Quelle im österreichischen Verfassungsschutz, wohl einen korrupten Beamten, geheime Informationen bekommen. Marschalek holte Informationen zu ziemlich vielen Leuten ein. Ziemlich verrückt, Marschalek ließ auch Andreas Anschlag in den Datenbanken von Behörden suchen. Warum? Keine Ahnung. Man kann es nur mutmaßen. Vielleicht wollte Moskau so doch noch irgendwie herausbekommen, wie genau man die Anschlags denn jetzt gefunden hat. Nicht nur der Fall Marschalek zeigt, in Wien können Geheimdienste ganz offensichtlich schalten und walten, wie es ihnen passt. Und Gegenwind bekommen sie dabei kaum. Am Tag darauf haben wir wieder eine absurde Begegnung. Wir sind auf dem Weg zum Parlament, diesem riesigen Gebäude mitten in Wien, das von außen eher wie ein griechischer Tempel aussieht. Davor stehen oft Touristen und machen Fotos. An diesem Morgen steht da ein Mann, auffallend lange an einer Stelle. Wir probieren mal was. Wir laufen vor seiner Linse entlang und treten dann ein paar Meter zurück und machen auch ein Foto. Und zwar recht offensichtlich mit ihm drauf. Eilig steckt er jetzt sein Handy weg, setzt eine Sonnenbrille auf, geht zügig aus dem Bild. Wir gehen jetzt zum Eingang, drehen uns dann nochmal um und sehen, der Mann hat jetzt nicht nur die Sonnenbrille auf, sondern bei bestem Wetter auch die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und filmt direkt in unsere Richtung. Ja, wahrscheinlich sollen wir das genauso mitbekommen. Und falls ihr euch jetzt fragt, ist das normal? Werdet ihr bei Recherchen öfter verfolgt? Tauchen regelmäßig komische Leute auf, machen Fotos? Ganz ehrlich, nein, das ist nicht normal. So etwas passiert wirklich sehr selten. Selbst wenn man, wie wir, viel zu Spionage und Geheimdiensten recherchiert. Im Parlament sind wir mit der österreichischen NEOS-Abgeordneten und Sicherheitsexpertin Stefanie Crisper verabredet. Seit Jahren warnt sie vor Spionage in Österreich, dass man endlich genauer hingucken müsse. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich leider nichts geändert, sondern ich denke, die Situation hat sich sogar verschärft, dass Österreich und insbesondere Wien eine der wichtigsten Oasen für Spionage generell in Europa ist und insbesondere eben verstärkt, denke ich, für russische Spionage. Fühlt sich Österreich ein bisschen wohl da drin? Also die Spionageabwehr ein bisschen reduziert und auch ein bisschen, naja, ja, ein freundlicher Gastgeber für die ganze Welt und für die Spione zu sein? Das Problem ist über Jahrzehnte schon bekannt und man tut hier wirklich nichts, egal von welcher Regierung wir reden. Und ja, mich wundert es sehr, weil irgendwann muss es auch einen Konflikt betreffen, wo eine Regierung sagt, das ist uns jetzt ein Anliegen, dass wir hier endlich aufräumen. Der Fall Anschlag liegt in den 80er Jahren. Wenn Sie das so schildern, würden Sie sagen, das ist ein Fall aus der Vergangenheit oder ist das so etwas, was sich auch jederzeit wiederholen könnte? Natürlich kann sich das jederzeit wiederholen. Und wir wissen ja aus Expertenkreisen, dass das Spionageaufkommen von russischer Seite in Wien höchst aktiv ist. Wenn die Anschlags auf einmal vor Ihnen stehen würden, was würden Sie die fragen? Ja, wie haben Sie das geschafft? Weil mein Interesse schließlich, dass das nicht nochmal möglich ist. Zurück in den Sommer 2011. Der Agentenaustausch in Wien zwischen den USA und Russland ist gut ein Jahr her. Die Österreicher haben ihre Erkenntnisse zu Andreas Anschlags Identität an die deutschen Behörden weitergegeben. Und jetzt sind die Ermittler schließlich auf der Spur der Anschlags. So richtig lässt sich nicht sagen, wann was passiert. Aber fast zur selben Zeit bekommen die Russen offenbar einen Hinweis. Die deutschen Behörden sollen dicht dran sein an den Anschlags. Moskau fürchtet jetzt, dass die beiden Spione auffliegen könnten. Manuel und ich sind in Berlin-Mitte. Wir stehen vor einer Tür, auf dem Klingelschild steht ein nichtssagender Name. Man soll nicht wissen, wer hier sitzt. Wir haben einen Termin mit Thomas Haldenwang, dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, zuständig für die Spionageabwehr. Immer wieder haben wir um ein Interview gebeten. Es gab ständig Absagen. Zu sensibel sei das Thema. Auch wenn der Fall Anschlag lange zurückliege. Über so etwas offen sprechen, das sei immer noch schwierig. Ein bisschen überraschend kommt dann schließlich doch die Zusage. Unser Aufnahmegerät ist extra angemeldet. Alle andere Elektronik, also unsere Handys und Laptops und so weiter, landen am Eingang in einem Schließfach. Dann geht es in einem ziemlich schnöden Konferenzraum. Ihr werdet es am Hall der Aufnahme gleich hören. Mit uns dabei zwei Pressesprecherinnen des Verfassungsschutzes und ein Mann mit einem freundlichen Lächeln, einem blonden, kurzen Bürstenhaarschnitt, schmalen Augen, Brille, weißes Hemd, blaues Sakko. Thomas Haldenwang war damals noch nicht Chef der Behörde, kann sich aber gut erinnern. Das Ehepaar-Anschlag wurde im Jahr 2011 aufgedeckt. Im Verfassungsschutz wurde natürlich schon länger an diesem Sachverhalt ermittelt. Seit wann genau, das sagt uns Thomas Haldenwang leider nicht. Die Verfassungsschützer suchen offenbar eifrig nach Belegen, wonach die Anschlags auch tatsächlich Spionage betreiben. Zuerst steht nämlich nur fest, sie leben unter falschem Namen in Deutschland. Die Beamten fangen also an, das Leben der Anschlags zu erforschen. Sie rekonstruieren die Biografien des Ehepaars, fangen an, ihren Alltag zu überwachen. Man hatte ein kleines Häuschen, man fuhr in den Skiurlaub, man fuhr im Sommer nach Spanien, man pflegte die Kontakte mit der Nachbarschaft, man traf sich mit der Nachbarschaft zum Grillen oder um Sportereignisse im Fernsehen zu schauen. Das Einzige, was da noch fehlte, war vielleicht der Hund. Aber ansonsten also das perfekte, idyllische Leben in einer deutschen Kleinstadt. Völlig unauffällig. Aus etwas Entfernung vom Sportplatz aus filmen die Verfassungsschützer heimlich das Haus der Anschlags. Auch die Telefone der Familie werden überwacht. Was die Verfassungsschützer aber nicht dürfen, Mikrofone direkt im Haus platzieren. Das darf man erst bei sehr schwerwiegenden Vorwürfen. Terrorverdacht zum Beispiel. Im August 2011, nach nur wenigen Wochen, finden die Verfassungsschützer, dass ihr Bild ziemlich rund ist. Wir waren uns zu 100% sicher, dass wir es hier eben mit einem illegalen Paar zu tun haben. Haldenwang spricht zwar mit uns über den Fall, aber auch er sagt nicht wirklich viel dazu. Das Gute ist, dass wir in den Monaten der Recherche immer mal wieder Leute getroffen haben, die in Hintergrundgesprächen ein bisschen mehr erzählt haben. Diese Informationen dürfen wir benutzen, wir werden aber nicht sagen, von wem sie sind. Aber so viel wissen wir. Der Verfassungsschutz ist sich damals sicher. Die Anschlags sind Spione. Das Amt übergibt den Fall an die Polizei. Da es sich um Spionage handelt, leitet der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen. Jetzt ermittelt das Bundeskriminalamt, also das BKA. Die Beamten haben ein Ziel. Sie brauchen genug Belege, damit ein Richter bereit ist, einen Haftbefehl auszustellen. Doch es gibt ein Problem. Auch nach Wochen haben die Ermittler einfach noch nicht genug. Sie lauschen am Telefon dem harten russischen Akzent von Andreas Anschlag. Uns sagt jemand, der das gehört hat, jeder konnte hören, dass das irgendwie russisch klingt. Die Ermittler bekommen quasi live mit, dass die Anschlags ziemlich sinnlose Telefongespräche führen. Wobei es sich vermutlich um kodierte Nachrichten handelt. Uns sagt ein Ermittler, so redet kein Ehepaar miteinander. Im Grunde aber haben die Ermittler trotzdem nicht viel in der Hand. Den niederländischen Diplomaten Raymond Putterey, die beste Quelle der Anschlags, so etwas wie der ultimative Beweis fürs Agentenleben, den zum Beispiel kennen die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Sie beschließen also, auf Risiko gehen. Sie wollen die Anschlags in flagranti erwischen, direkt beim Funken. Doch im Sommer 2011, da wissen die Anschlags längst, dass ihre Tarnung aufgeflogen ist. Die Frage ist also, wer wird schneller sein? Die Ermittler können ein paar der Funksprüche der Anschlags später rekonstruieren. Eben weil Heidrun Anschlag so unvorsichtig war und die Botschaften aus Moskau auf dem Computer nicht richtig gelöscht hat. Die Ermittler sehen, dass die Zentrale den Spionen zu diesem Zeitpunkt richtig Druck macht. Sie sollen den Niederländer Raymond Putterey nicht mehr treffen. Jegliche Verbindung verbieten wir, lautet der Befehl. Und sie sollen fliehen, sonst drohe Haft. Und für Russland ein riesengroßer politischer Schaden. Die Anschlags aber, die machen erstmal ganz langsam. Offensichtlich fühlen sie sich ziemlich sicher. Vielleicht meinen sie auch, die Lage im Griff zu haben. Nicht hektisch werden. Einfach unauffällig weitermachen. Das hat ja jahrelang geklappt. So lässt sich vielleicht erklären, warum sich die Anschlags beim ADAC abmelden, die Wohnung und den Arbeitsplatz ganz ordentlich kündigen, schon vielleicht eine Flucht vorbereiten, aber ganz, ganz entspannt. Es kann aber noch einen anderen Grund geben. Die gemeinsame Tochter. Sie hat gerade mit dem Studium angefangen. Soll sie jetzt aus ihrem Leben in Deutschland gerissen werden? Und weiß sie überhaupt, wer ihre Eltern wirklich sind? Hier müssen wir einmal kurz auf Pause drücken. Am Anfang dieses Podcasts haben wir schon einmal kurz über die Disney-Plus-Serie The Americans gesprochen. Auch da haben die Spione Kinder. Wir konnten mit dem Macher der Serie, mit Joe Weisberg, sprechen. Wie wichtig war ihm dieser Punkt für die Geschichte? Ich kannte diese ganzen Leute, die ihre Kinder angelogen haben, die nicht sagten, was sie wirklich machen. Das fand ich richtig interessant. Weisberg ist in New York City, als wir ihn per Videocall erreichen. Früher hat er bei der CIA gearbeitet, aber nur kurz. Ein Leben als Spion, das war nichts für ihn. Aber Spionage, das fasziniert ihn bis heute. Er bekommt damals natürlich mit, dass die russischen Illegalen in Amerika aufgeflogen sind. Irgendwann klingelt sein Telefon. Ein TV-Produzent ruft ihn an und fragt: Willst du nicht mal über diese Festnahmen da schreiben, die es gerade in den USA gab, über diese Illegalen? Und so erfindet Weisberg die TV-Serie The Americans. Er ahnt, das hat Blockbuster-Potenzial. Das Geheimnisvolle, das Leben mit falscher Identität, die Tarnung als Vorstadtfamilie und mittendrin die Kinder, die von all dem keine Ahnung haben. Eltern, die ihren Kindern die wahre Identität verschweigen, die ein Familienleben und doch eine Lüge leben. Ein ziemlich krasser Konflikt, genau wie bei den Anschlags. Es gibt eine Szene in der Serie, die macht genau das deutlich. Das illegale Paar Elizabeth und Philip kommt spät abends nach Hause. Draußen ist es schon dunkel. Aber ihre Tochter wartet auf sie. Hey. Warum bist du noch auf? Ich muss mit euch reden. Die Tochter ahnt, dass mit ihren Eltern etwas nicht stimmt. Alles in Ordnung? Nein. Schätzchen, was hast du denn? Liebt ihr mich? Natürlich lieben wir dich. Mehr als alles andere. Dann sagt mir die Wahrheit. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich sehe, dass hier irgendwas komisch ist. Die Illegalen haben immer versucht, diesen Moment zu verhindern. Jetzt ist er da. Ihr verschwindet mitten in der Nacht, das Telefon klingelt und ihr geht weg. Wir haben keine Verwandten hier, keine Tanten, keine Onkel, keine Cousins, Paige. Gar nichts. Nein, das ist alles nicht normal. Dieses Gefühl habe ich schon seit geraumer Zeit und ich muss wissen, was hier los ist. Wenn ihr mich lieb habt, wenn ihr mich wirklich lieb habt, dann bitte sagt es mir. Die Eltern werden nervös, blicken einander an. Ihrer Tochter platzt fast der Kragen. Was seid ihr? Seid ihr etwa im Zeugenschutzprogramm? Habt ihr jemanden umgebracht? Seid ihr auch Drogendealer wie euer Freund Gregory? Bin ich adoptiert? Sind wir Außerirdische? Was? Paige, dein Vater und ich. Wir wurden in einem anderen Land geboren. Was? Wo? In der Sowjetunion. Wir kamen vor deiner Geburt hierher. Wir arbeiten für unser Land. Es geht um Informationen. Informationen, die nicht auf andere Weise zu bekommen sind. Ihr seid Spione? Als ich die Serie während der Recherche noch einmal gucke, stelle ich mir unvermittelt die Frage, könnte es so bei den Anschlags gewesen sein? Haben auch Sie Ihre Tochter angelogen? Und falls ja, hätten sie überhaupt eine andere Möglichkeit gehabt? If you tell your kid the truth about who you are when they're too young, they're going to go to school and say it on the schoolyard. Wenn du dem Kind die Wahrheit sagst und es ist noch zu klein, dann tratscht es das womöglich auf dem Schulhof aus. And then your cover is blown and maybe people's lives are in danger. Dann kannst du deine ganze Tarnung vergessen und bringst vielleicht sogar Menschen in Lebensgefahr. Für das Drehbuch hat Joe Weisberg mit Menschen gesprochen, die selbst Illegale waren. Und mit Historikern, die echte Spionagefälle untersucht haben. Er hat dabei gelernt, wenn die Kinder groß sind, erfahren manche doch die Wahrheit über ihre Eltern. Und die Reaktionen sind dann ganz unterschiedlich. Viele sind schockiert und vielleicht auch sauer. Or they're not shocked, 'cause they kinda suspected anyway. Aber manche vermuten es sowieso irgendwie. Die deutschen Ermittler vermuten, dass die Anschlags spätestens im Sommer 2011 mit ihrer Tochter über ihr Geheimnis sprechen wollen. Nachdem sie zögern, ihr Leben in Deutschland abzuwickeln, werden sie im August 2011 nach Belgrad beordert. Sie treffen einen Führungsoffizier mit Namen Leonid. Es geht vor allem um zwei Dinge. Erstens, was könnten die Anschlags nach der Zeit in Deutschland machen? Im Urteil heißt es dazu: Erwogen wurde einerseits der weitere Auslandseinsatz in einem Drittland außerhalb der EU und andererseits die Rückkehr in die Zentrale nach Moskau als Dozenten für die Ausbildung Illegaler. Zweitens geht es um mögliche Evakuierungspläne. Wenn es schnell gehen muss, dann sollen sie sich beim russischen Generalkonsulat in Bonn melden. Mit dem Nachnamen Rost, das Codewort für Flucht. Natürlich ist für die Anschlags auch die Zukunft der Tochter wichtig. Nach ihren Vorstellungen sollte auch die Tochter mit nach Russland umsiedeln. Die Zentrale sollte gewährleisten, dass sie dort von einem Privatlehrer Sprachunterricht erhält, mit Personen mit ähnlichem Schicksal Kontakt bekommt und mit echten russischen Papieren versehen werde. Später soll sie vielleicht sogar im Ausland an einer Elite-Uni studieren dürfen. Im September 2011 kündigt Andreas Anschlag dann schließlich seinen Job, zu Ende Dezember. Unter dem Vorwand, die Belastung durch das Pendeln und die Trennung von der Familie unter der Woche nicht mehr länger ertragen zu können. Er erzählt, die Familie wolle ins Ausland auswandern. Der Zentrale in Moskau aber reicht dieser langsame Rückzug aus Deutschland nicht. Sie wird ungeduldig. Die Anschlags sollen endlich abhauen. Bei einer Urlaubsreise nach Spanien hat die Zentrale laut dem Urteil einen Plan. Die Anschlags sollen ihre Tochter während des Urlaubs auf die Rückkehr nach Russland vorbereiten. Aber ob das dann auch passiert, wir wissen es nicht. Die Zentrale fordert die Anschlags jetzt auf, bis auf die Funktechnik alle Hinweise auf ihre Spionage zu vernichten. Technisches Gerät sollen sie getrennt zerkleinern und in einem tiefen Gewässer versenken. Wenn das nicht geht, dann in kleinsten Partikeln an schwer zugänglichen Stellen zerstreuen. Es dürfe nicht zum Feind geraten. Noch einmal reisen die Anschlags für ein paar Tage nach Rom, treffen dort auch erneut einen Führungsoffizier. Sie dürften auf keinen Fall bis Ende Dezember warten, soll ihnen da gesagt worden sein. Der Rückzug müsse unverzüglich eingeleitet werden. Unverzüglich. Für Ende Oktober ist noch ein letztes Treffen in Belgrad geplant. Die finalen Schritte für das Verschwinden sollen geklärt werden. Aber so weit kommt es nicht mehr. In der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 2011 verlieren die Anschlags das Wettrennen. Sie werden festgenommen. Ein paar Monate später erwischt es auch Raymond Putterey. Er ist da gerade auf dem Weg nach Asien. Er hat einen Zwischenstopp am Flughafen Wien geplant. Warum? Das wird nicht bekannt. Die Ermittler nehmen an, er wollte sich dort mit einem Russen treffen. In Wien, so finden die Österreicher laut unserer Recherche heraus, gibt es ein konspiratives Postfach zur Kommunikation mit der Führungsstelle, also mit Moskau. Als die niederländischen Beamten Putterey nach der Festnahme durchsuchen, finden sie in seinem Brillenetui USB-Sticks. Darauf vertrauliche Informationen aus dem niederländischen Außenministerium. Klingt nicht wirklich unschuldig, oder? Und was macht die Tochter der Anschlags? Die bleibt im Haus der Eltern in Marburg, während ihre Eltern in U-Haft auf den Prozess warten. Sie ist da erst Anfang 20 und hat gerade mit ihrem Studium angefangen. Einmal klingelt wohl zu Hause das Telefon. Der Mensch am anderen Ende spricht Russisch. Der Telefonanschluss wird noch von den Ermittlern überwacht. Sie hören, wie die Tochter klarmacht: Sie versteht nichts, hat keine Ahnung, wer da spricht. Eines Tages, da schreibt Andreas Anschlag in der U-Haft einen Brief. Der Brief wird von den Ermittlern heimlich geöffnet und gelesen. Postkontrolle, so nennt man das. Und was sie da lesen, das elektrisiert sie. Eigentlich ist es ein ziemlich belangloser Brief. Vom Vater an die Tochter. Nichts Ungewöhnliches, wenn die Eltern festgenommen werden. Doch ein Satz macht die Ermittler stutzig. Der Vater schreibt seiner Tochter so etwas wie: Kümmere dich um die Kuscheltiere. Nach den Kuscheltieren gucken? Die Beamten sind alarmiert. Was soll das mit den Plüschtieren? Die BKA-Leute fahren sofort zum Haus der Anschlags. Von unterwegs besorgen sie sich noch in aller Eile einen neuen Durchsuchungsbeschluss. Was dann passiert, das nennen sie im BKA bis heute den Teddybärenmord. Ein Beamter sucht alle Kuscheltiere zusammen und schlitzt sie mit einem Messer auf. Die Ermittler vermuten, dass in den Plüschtieren etwas versteckt sein könnte. Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Das war Folge 5, Jagdsaison. Alle 6 Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Habt ihr Anmerkungen? Dann schreibt uns unter spione@wdr.de. Wir freuen uns.